Tag. Herr Kuttner. Tag. Tag schön. Und liebe Weihnachtsmänner. Sagen Sie mal, Sie kenne ich doch. Sie habe ich doch schon mal gesehen. Ja. Ja, natürlich. Wer kennt nicht Peter Wawerzinek? Genau, Peter Wawerzinek. Ah ja. Das ist schon. Wawerzinek. Es ist uns ein großes Vergnügen. Wawerzinek. Ja. Weißt du nicht mehr in diesem Literatencafé, Jürgen? Echt? Ja, vor 3 Jahren war das. Komm, setz da, Peter. Peter? Ja. Wawerzinek. Peter Wawerzinek. Hast du es jetzt? Ja. Mensch, was soll ich sagen? Ja. Ja. Ja. Ja, was machen wir denn nun? Peter Wawerzinek, der Nette, kriege ich erstmal eine Pilsette. Das reimt sich ja. So sieht's aus. Ich versuche ja immer zu reimen. Herr Wirtshaft, bitte schnelle für Peter das große Helle. Oh Gott, du bist ja so höflich zu mir. Na, wer? Aber dass Peter Dichter ist, weißt du, Jürgen. Nee. Wo denn? Naja, schon in ganz vielen Kneipen hat er irgendwie Lesungen gehabt, stimmt's? Ja. Ach so, du hast sonst immer so ein Kulturprogramm gemacht? Absolut. Vielleicht kannst du einfach mal was zum Besten geben, damit Jürgen eine Vorstellung hat. Genau, du bist doch Meister der Spontandichtung. Mach mal bitte was zu unserem letzten Gesprächsthema, den Austern. Von all den maritimen Dingen, die ich bei Steve begriffen hab, es muss dich erst übers Wasser bringen und 13 Winde müssen singen. Reise, Reise, Reis, sonst bleibt dieses Blatt Papier so weiß, wie als ob es sich nie gewaschen hat. Da wendet dran kein Sturm. Das nenne ich doch mal Spontanlyrik, Alter. Ja, du, dir reicht's jetzt schon, oder was? Wieso? Naja, weil du hier dem Peter total ins Wort fällst. Dieses Blatt so ja, weiß, aber du dürft ja wohl hier wohnt sein, wenn er immer in Kneipen auftritt. Wenn ich all hier die Möwenflügel stürmisch ring, bis sich das Meer gewaschen hat, bleibt da das Boot anstatt. Du dichtest immer noch, oder? Meine Not und all mein... Na logisch, ein wirklich professioneller Spontandichter lässt sich nicht so ohne weiteres von seiner Dichtung abbringen. Papier so weiß, wie er sich nie gewaschen super, hat. Super, oder? Denn es muss der Fluss zuerst die Wasser waschen. Danach kann ich dich vernaschen. Das Wort. Aha. Nicht, dass es in sich hat, würde ich mal sagen. Dass man damit seine Brötchen verdienen kann, finde ich aber schon erstaunlich. Das war ja mal früher, gab es ja mal so eine Frau, die hat ja ihre 4, 5 Kinder damit ernährt. So eine Spontandichtung darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist schon. Ja, interessant. Ja. Ja, so sieht's aus. Mensch, sag mal, Jürgen, kommt der Typ da drüben nicht auch irgendwie bekannt vor? Ja, klar. Wer ist denn das nochmal? Wenzel Storch. Ach, natürlich, der Filmregisseur. Filmemacher. Richtig. Filmemacher, wenn ich das schon höre. Ja, weil du kennst ihn nicht, oder? Nee, woher wir denn? Wir sind sowas von unbekannt. Ja, sein neuer Film ist doch jetzt in Kinos und der steht in allen Zeitungen. Naja, lese ich ja nicht. Entschuldigung, können wir Sie zu einem Bier einladen? Ich hab doch schon 3. Ach so. Sag dir mal, er soll sich nicht so memmenhaft anstellen. Was? Sie sollen sich nicht so memmenhaft anstellen. Los, noch ein Bier und vor allem noch einen kurzen dazu. Oh, wieder eine Herausforderung. Wollen Sie sich nicht erstmal zu uns an den Tisch setzen? Ja. Na super, dann fangen jetzt hier die Fangespräche an. Ja, nicht Fangespräche. Darf ich vorstellen, Bernd Göke, Peter Wawerzinek, Jürgen Kuttner. Tag. Und damit verbinde ich Berlin. Ich hätte David. Oh. Trink mal einen Schluck, Jürgen. Sie kommen ja aus Hildesheim, stimmt's? Ja. Ich war noch nie in Hildesheim, habe auch überhaupt keinen Begriff davon, von Hildesheim. Also Hildesheim beschreibt man am besten, wenn man, glaube ich, sagt, zwischen Braunschweig und Hannover. Und dazwischen ist irgendwie, zwischen zwei sehr blöden Städten, ist eine kleine... andere doofe Stadt. Wo es Filme machen noch so eine alte Tradition ist, stimmt's? Nee, das ist ja, so nee, noch irgendwie ein Hobby. Nee, ehrlich? Oh Gott, ich glaube, ich habe gar keine Hobbys gehabt. So als Jugendlicher? Nee, was haben Sie dann gemacht? Was man damals gemacht hat, das war ja auch die Zeit, öfter mal Drogen genommen, im Grunde ganz viel rumgehangen. Ja. Dann habe ich mir total gerne Sendungen wie die Waltons und Ich heirate eine Familie angeguckt. Aber wie kommt man dann auf die Idee, einen Film machen zu wollen? Also dem vorausgegangen ist, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich machen will oder soll. Also du dann, hast Schule gemacht. Abitur, ich hab Schule, wahrscheinlich. Genau, dann habe ich Abitur gemacht. Dann gab es diese Zwangsarbeit da mit Zivildienst. Ja. Das ging ja auch 1,5 Jahre und danach war irgendwie klar, ich will aber nicht arbeiten. Sehr und diese Berufe, die es gibt, fand ich irgendwie scheiße. Ja. Da, also wie das ja Millionen anderen auch geht. Aber sie hatten wenigstens eine Ahnung, wie man Filme dreht. Wie das geht, wusste keiner. Das ist ja nicht so eine Icke. Und dann war aber klar, es gibt ja Filmförderung. Ach so. Und dann habe ich in Hamburg Filmförderung beantragt. Eine Vorgehensweise, die natürlich große Unsicherheiten in sich birgt. Er studiert nicht Beruf auch nicht? Gerne Schwirt wird Filmemacher. Hast du nicht überlegt, mal zu Hause zu arbeiten zum Beispiel auch? Zu Hause nicht. Dabei kann man heutzutage so viel machen, Musik und so weiter. Peter hat gedichtet. Ja. Das ist ja wie bei der Berufsberatung hier. Ja. Die kostet ja erstmal Geld. Ach, ehrlich? Ja, logisch. Ja, kann er sich doch aber überhaupt nicht leisten. Ach so. Ey, sag mal, vielleicht braucht er überhaupt keine Berufsberatung. Ja, eben. Na, da hast du eine große Filmkarriere vor dir. Ja, ja. Ja. Also das ist, ja. So sieht's aus. Tja. Ja. Dann hätten wir darüber ja auch gesprochen. Genau, haben wir ja ein interessantes Gespräch drüber geführt. Ja, ja. Mhm. Das Bedürfnis, Gespräche zu führen, scheint ja so groß heute nicht zu sein. Nee. Sag mal, glaubst du eigentlich an Gott? Was? Was? Ob ich an Gott glaube? Ja. Natürlich nicht, aber frag mal Wenzel, der war ja bekanntermaßen Messdiener in seiner Kindheit. Aha. Und ist also verwirrt in dem Alter. Du warst Messdiener in Hildesheim. Ja, ja. Also dann bist du praktisch eher katholisch. Ja. Und glaubst richtig an Gott. Also ich kann das gar nicht genau erklären. Das ist auch gar nicht richtig naheliegend, weil ich mich für Kino noch nie interessiert habe. Kino jetzt als Metapher für Kirche? Ja. Verstehe ich nicht. Also ich kannte eben das, was man aus dem Fernsehen natürlich kennt. Mhm. Flipper, Lassie, der Kommissar und so weiter. Unsere kleine Farm. Ja. Sicherlich auch ein Einfluss gewesen. Ja. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man da mit Gott ins Gespräch kommt. Ja. Na toll. Ein Gespräch mit Gott ist da im Grunde wie ist da fast ein Selbstgespräch, oder? Ich hoffe es mal nicht. Kennst du Leute, die Selbstgespräche führen, außer sagen wir mal, Verwirrte? Aber wobei Verwirrte sind ja auch interessant. Er hat ja auch gesagt, er war in seiner Messdienerzeit verwirrt. Da hätte sie eigentlich die besten Voraussetzungen, Selbstgespräche zu führen. Ja. Selbstgespräche führen kann doch jeder. Worüber würdest du dich mit dir am liebsten unterhalten? Hast du nicht auch ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt ziemlich dumm rumquatsche? Was? Dass man ja aber eigentlich hier wohnt, wa? Sag mal, aber warte mal, mit wem sprichst du jetzt? Sag mal kurz ruhig, ich habe gerade ein interessantes Gespräch mit Bernd. Aber so ist es nun mal, das Künstlervolk, die haben immer so merkwürdige Themen. Ich unterhalte mich ja lieber so einfach über Gott und die Welt. Genau, die Welt, die sich manchmal auch ziemlich stark wählt. Genau, gerade an der Oberfläche hoch, weil man eine Wasseroberfläche. Ein Wortspiel, das einer gewissen Oberflächlichkeit nicht entbehrt. Aber was soll's, Hauptsache man unterhält sich gut. Na logisch, nicht umsonst sind die ganze Industrie mit nichts anderem beschäftigt. Warten, sich zu unterhalten? Nee, natürlich die Leute zu unterhalten. Ach so, die dann dafür zahlen. Genau, das immer dann Unterhaltszahlungen. Darf doch wohl die wahr sein. Warte mal kurz, ich muss mal eben aufs Klo. Gut, ich versuche in der Zeit, mich mit den anderen hier zu unterhalten. Bis gleich. Bist du jetzt endlich fertig mit deinem Monolog? Nee, Dialog. Genau, der Dialog ist vorerst beendet. So ein Schwachsinn. Ja. Ja. Siehst du, dein Selbstgesprächsgedanke stößt auf wenig Gegenliebe. Ja und? Na ja. Nur weil die so stulle, total mono in sich sind und du bist im Stereo. Na ja. Das war ein super Selbstgespräch, so wie ich es mir vorstelle. Ja, danke. Du hast dich wirklich mit dir unterhalten. Oder mit Gott. Ja. Was, dann wärst du ja Gott. So sieht's aus. Wir haben es ja jetzt quasi als Gespräch mit Gott versucht. Ja, bin ich dann auch Gott, wenn ich ein Selbstgespräch mit mir führe? Kommt natürlich darauf an, worüber du mit dir sprichst. Ach so, ist natürlich klar. Worüber würdest du am liebsten mit dir sprechen? Tja, wahrscheinlich so über den Zustand der Welt und solche Sachen. Aber sag mal so, Selbstgespräche, kann man die wirklich über den Zustand der Welt führen oder müsste man Selbstgespräche nicht eigentlich über sich selbst führen? Naja, wenn man aber sagt, man spricht über Gott und die Welt, dann spricht man ja über sich selbst, weil man ist ja auch Gott. Und man spricht dann eben auch noch ein bisschen über die Welt. Ja. Aber wenn du jetzt mal so überlegst, wie würde es aussehen in dem Gespräch mit dir selbst über den Zustand der Welt? Wie würden es ungefähr verlaufen? Wo würdest du den Ausgangspunkt haben? Was wäre in der Mitte los? Wie sieht am Ende aus? Naja, wahrscheinlich würde man erstmal gemeinsam versuchen, Ist- und Soll-Zustand der Welt zu beschreiben. Genau, um erstmal klar sagen zu können, so sieht's aus. Ist ja klar, gibt mehr als 5 Millionen Arbeitslose. Ja, aber das reicht ja nicht. Diese 5 Millionen Arbeitslosen müssen ja auch genauer beschrieben werden. Kannst du aber wahrscheinlich nicht mal genauer beschreiben. Ja, klar. Na, mach doch mal. Mit ganz kurzen Worten würde ich mal sagen, total sympathisch, nett, intelligent, aufmerksam, charmant, vielversprechend. Was? Tiefe, dunkle Augen, still ruht der See. So. Also jetzt hast du einfach mal selber beschrieben. Dunkle Haare eher. Ja, na, aber darum geht's doch nicht. Eher ins Dünklere hier. Muss doch den Menschen anhand seiner Bedürfnisse, seiner Absichten, seiner Wünsche beschreiben. Hm. Der eine gibt sich vielleicht mit seiner täglichen GZSZ-Folge zufrieden und der andere ist erst glücklich, wenn er einen Tatort hat um kurz nach 6:30. Kurz nach 6:30? Ja, oder was weiß ich, wann sowas anfängt. Ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit? Das ist doch egal, es gibt ein GZSZ oder Tatort. Aber kann GZSZ nicht auch glücklich machen? Ja, gute Frage. Hast du dir denn Gedanken gemacht über den Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit? Wieso, wann hätte ich mir die denn machen sollen? Na, weiß ich gar nicht. Kannst du jetzt schon noch machen, oder? Ja, kann ich ja machen. Moment. Ja und? Warte doch mal kurz. Bist du eher glücklich oder bist du eher zufrieden? Naja. Also zufrieden bin ich ja zum Beispiel mit etwas, was ich zum Beispiel erreicht habe. Ja, da ja. Aber noch nichts erreicht hast in deinem Leben, bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als nur glücklich zu sein, oder? Ja, ich bin ja auch ziemlich glücklich. Echt, guckst du mal Tatort? Hör doch auf mit deinem Tatort, das hat doch damit nichts zu tun. Natürlich. Das hat natürlich philosophische Implikationen. Ja. Glücklich oder zufrieden? Also ich würde mich eher als zufrieden beschreiben. Ja, wo beiden? Na, bei meinem Glück. Nein, das ist ja keine Kunst. Natürlich, Zufriedenheit ist viel schwieriger zu erlangen, als einfach nur Glück. Warte. Also da würde ich genau andersrum sehen. Ich finde, es ist viel schwerer, Glück zu erreichen als Zufriedenheit. Ja, also für mich ist es viel schwieriger, mich zu GZSZ zu überwinden, als zu einem Tatort. Stimmt, ja. Aber um glücklich zu sein, muss bei einem doch viel mehr stimmen. Na, warten die Gitarre vielleicht, oder? Aber hast du eine glückliche Kindheit gehabt oder eine zufriedene? Ich hatte eine zufriedene Kindheit, immer glückliche Weihnachten und meistens überaus frohstellende Zeugnisnoten. Glückliche Weihnachten ist ja kaum zu fassen. Kannst du mal sehen. Ja, aber Glück ist dann offensichtlich doch mehr als Zufriedenheit. Naja. Trotzdem, du ja sagst, Zufriedenheit ist schwerer zu erreichen als Glück. Ja. Ist das kompliziert, oder? Ja. Ich würde sagen, das ist in erster Linie Wortklauberei. Ja. Ja. Sag mal,